1. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück und es sprach sich schnell herum, dass sich in einem Haus aufhielt. 2. Daraufhin versammelten sich so viele Menschen, dass selbst vor der Tür kein Platz mehr war, waren der ihnen die Botschaft verkündet. 3. Wir Männer brachten einen Galanten zu ihm, den sie auf eine Triage trugen. 4. Da sie wegen der großen Menschenmenge nicht direkt zu Jesus gelangen konnten, öffneten sie das Dach über dem Bereich, wo er sich befand, und ließen die Triage mit dem Galanten durch die entstandene Öffnung hinab. 5. Als Jesus ihren Glauben erkannte, sprach zu dem Galanten, mein Kind, den Sünden sind dir verge ben. 6. Einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten jedoch in ihren Herzen. 7. Why kann dieser Mann so etwas sagen? Das ist Gottes letzter Rang. Wer außer dem einen Gott kann Sünden verge ben? 8. Jesus erkannte sofort in seinem Geist ihr inneren Überlegungen und fragte sie. Warum hegt er solche Gedanken in ihren Herzen? 9. Was ist einfacher zu sagen, den Sünden sind dir verge ben oder steh auf, nimm den Triage und geh? 10. Damit er jedoch erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht besitzt, Sünden auf der oder zu verge ben, dann wante sich in den Gelahmten. 11. Sage ich dir, steh auf, nimm den Triage und geh nach Hause. 12. Sofort stand der Mann auf, nahm sein Triage und ging vor alle Augen hinaus, was all anwesenden zutiefst erstaunte, sie priesen Gott und erklärten, so etwas haben wir noch nie erlebt. 13. Danach ging Jesus wieder in den See, wo sich das gesamte Volk bei ihm versammelte, und erlehrt sie. 14. Als er weiterging, sah Levi, den Sohn des Alphaeus, und der soll station sitzen und forderte ihn auf, folge mir. Daraufhin stand Levi auf und folgte ihm. 15. Später geschah es, dass Jesus in Levi's Haus zu Tisch saß, und viele Zollner und Sünder nahmen ebenfalls mit Jesus und seinen Jüngern Platz, die sich bereits viel Menschen seinem Kreis angeschlossen hatten. 16. Als die Schriftgelehrten der Pharisäer sahen, dass Jesus mit Zollnern und Sündern aß, fragten sie sein Jünger, warum ist und trinkt er mit Zollnern und Sündern? 17. Als Jesus dies hort, erwiderte ihnen, nicht die gesunden benötigen einen Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, gerecht zu rufen, sondern Sünder. 18. Die Jünger des Johannes und die Pharisäer pflegten zu fassen. Sie kamen zu Jesus und fragten ihn, warum fassen die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, den Jünger aber fassen nicht? 19. Jesus antwortet ihnen, können die Hochzeitsgast fassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Solange sie den Bräutigam bei sich haben, ist es ihnen nicht möglich zu fassen. 20. Es werden jedoch Tage kommen, und denen der Bräutigam von ihnen genommen wird, und diesem Tag werden sie dann fassen. 21. Niemand naht ein Stück unvorbereiteten Stoff auf ein altes Kleidungsstück. Denn der neu flicken wird das old Gewebe zerreißen und einen noch größeren Riss verursachen. 22. Ebenso fällt niemand neuen Wein in alt Weinschlasch, anden falls wird der Wein die Schlauch zum Platzen bringen, wo dutch sowohl der Wein als auch die Schlauch verloren gingen. Neuer Wein gehort in neu Schlauch. 23. Es gesche, das Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, und sein Jünger begannen, waren sie ihren Weg fortsetzten, Aaron Absuration. 24. Die Pharisäer bemerkten dies und sagten zu ihm, sei doch, den Jünger tunem Sabbat etwas, das nicht erlaubt ist. 25. Jesus erwidert ihnen, hat den nie gelesen, was David tat, als und sein Begleiter not litten und hungrig waren. 26. A betrat das Haus Gottes sieht des hohen Priesters abjeter und es die Schobrot, deine Priesten erlaubt waren, und gab auch seinen Begleiten Devon. 27. Weiter erklärte ihnen, der Sabbat wird für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. 28. Folglich ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat.